Erster, die Witwe eines Propheten, rief Elisa um Hilfe an, weil ein Gläubiger ihre beiden Söhne als Sklaven forderte, nachdem ihr gottesfürchtiger Mann gestorben war. Zweite, Elisa fragte sie, was er für sie tun könne und was sie noch im Haus habe, worauf sie antwortete, dass sie nur noch ein wenig Öl besitze. Dritter, er wies sie an, zu ihren Nachbarn zu gehen und sich so viele leere Gefäße wie möglich auszuleihen. Vierter, danach sollte sie sich mit ihren Söhnen im Haus einschließen und das Öl in alle Gefäße gießen, bis diese voll waren. Fünfter, sie befolgte seine Anweisungen und schloss die Tür hinter sich, während ihre Söhne ihr die Gefäße reichten und sie diese füllte. Sechster, als alle Gefäße voll waren, fragte sie nach einem weiteren, doch ihr Sohn antwortete, dass keines mehr da sei, woraufhin das Öl aufhörte zu fließen. Siebter, sie berichtete dem Gottesmann davon, der ihr riet, das Öl zu verkaufen, um ihre Schulden zu bezahlen und vom Rest mit ihren Söhnen zu leben. Achter, eines Tages reiste Elisa nach Sunem, wo eine wohlhabende Frau ihn einlud, bei ihr zu essen, was er von da an jedes Mal tat, wenn er vorbeikam. Neunter, die Frau sagte zu ihrem Mann, dass sie in Elisa einen heiligen Mann Gottes erkenne, der regelmäßig an ihrem Haus vorbeiziehe. Zehnter, deshalb schlug sie vor, ein kleines Zimmer auf dem Dach für ihn einzurichten und es mit den nötigsten Möbeln auszustatten, damit er dort übernachten könne. Elfter, als Elisa das nächste Mal zu Besuch kam, zog er sich in das neue Zimmer zurück, um sich dort auszuruhen. Zwölfter, er befahl seinem Diener Gehasi, die Frau aus Sunem zu rufen, damit er persönlich mit ihr sprechen konnte. Dreizehnter, Elisa wollte wissen, wie er sich für ihre Gastfreundschaft bedanken könne, doch sie antwortete, dass sie zufrieden und sicher bei ihrem Volk lebe. Vierzehnter, nachdem sie gegangen war, fragte Elisa seinen Diener erneut nach einer Idee, und Gehasi bemerkte, dass sie keinen Sohn habe und ihr Mann schon alt sei. Fünfzehnter, daraufhin ließ Elisa sie noch einmal rufen, und als sie in der Tür stand, sprach er zu ihr. Sechzehnter, er versprach ihr, dass sie im nächsten Jahr um diese Zeit einen Sohn im Arm halten würde, obwohl sie zuerst befürchtete, er würde sie anlügen. Siebzehnter, die Frau wurde jedoch tatsächlich schwanger und gebar im folgenden Jahr zur gleichen Zeit einen Sohn, genau wie Elisa es vorhergesagt hatte. Achtzehnter, als der Junge älter geworden war, ging er eines Tages hinaus zu seinem Vater, der gerade mit den Erntearbeitern auf dem Feld war. Neunzehnter, plötzlich klagte das Kind über starke Kopfschmerzen, woraufhin der Vater einen Diener befahl, den Jungen schnell zu seiner Mutter zu bringen. Zwanzigster, der Diener brachte ihn nach Hause, wo er bis zum Mittag auf dem Schoß seiner Mutter saß, bevor er schließlich starb. Einundzwanzigster, sie trug den toten Jungen hinauf, legte ihn auf das Bett des Gottesmannes und schloss die Tür ab, bevor sie das Haus verließ. Zweiundzwanzigster, dann rief sie ihren Mann und bat ihn um einen Diener und einen Esel, weil sie so schnell wie möglich zum Gottesmann reiten wollte. 23. Ihr Mann wunderte sich, warum sie ausgerechnet heute zu ihm wollte, da kein Feiertag war, aber sie beruhigte ihn und sagte, dass alles in Ordnung sei. 24. Nachdem sie den Esel gesattelt hatte, befahl sie dem Diener, so schnell wie möglich zu reiten und erst anzuhalten, wenn sie es ihm sage. 25. So machte sie sich auf den Weg und erreichte schließlich den Gottesmann Elisa auf dem Berg Karmel. 26. Als Elisa sie von Weitem sah, schickte er Gehasi ihr entgegen, um zu fragen, ob es ihr, ihrem Mann und dem Kind gut gehe. 27. Als sie jedoch bei Elisa ankam, war sie so verzweifelt, dass sie seine Füße umfasste, obwohl Gott ihm den Grund für ihren Kummer verborgen hatte. 28. Sie fragte ihn voller Schmerz, ob sie ihn jemals um einen Sohn gebeten habe und warum er ihr nun solche Hoffnungen gemacht habe. 29. Elisa befahl Gehasi sofort, seinen Stab zu nehmen und ohne anzuhalten zum Haus der Frau zu eilen, um den Stab auf das Gesicht des Jungen zu legen. 30. Die Mutter weigerte sich jedoch, Elisa zu verlassen, weshalb er sich schließlich entschloss, selbst mit ihr mitzugehen. 31. Gehasi war bereits vorausgegangen und hatte den Stab auf den Jungen gelegt, doch als dieser nicht aufwachte, kehrte er um und berichtete es Elisa. 32. Als Elisa im Haus ankam, sah er das tote Kind, das immer noch auf seinem eigenen Bett lag. 33. Er ging allein in das Zimmer, schloss die Tür hinter sich zu und betete inständig zu Gott. 34. Dann legte er sich auf den Jungen, bis dessen Körper langsam wieder warm wurde, während er Mund auf Mund und Augen auf Augen legte. 35. Nachdem er kurz im Haus auf und abgegangen war, wiederholte er den Vorgang, bis der Junge 7-mal nieste und schließlich die Augen öffnete. 36. Elisa rief Gehasi und ließ die Mutter holen, der er dann freudig sagte, dass sie ihren Sohn wieder zu sich nehmen könne. 37. Voller Dankbarkeit fiel sie vor ihm nieder und verbeugte sich tief, bevor sie ihr Kind nahm und das Zimmer verließ. 38. Später kehrte Elisa nach Gilgal zurück, während im Land eine große Hungersnot herrschte und er für seine Schüler eine Suppe kochen ließ. 39. Einer der Männer sammelte auf dem Feld wilde Pflanzen, die er für essbar hielt, und schnitt sie in den Topf, ohne zu wissen, dass sie giftig waren. 40. Als die Männer von der Suppe aßen, bemerkten sie die Gefahr und schrien, dass der Tod im Topf sei, weil sie die Speise nicht essen konnten. 41. Elisa verlangte etwas Mehl, warf es in den Topf und erklärte, dass die Suppe nun harmlos sei, so dass alle davon essen konnten. 42. Ein Mann brachte Elisa 20 Gerstenbrote und frisches Getreide als Geschenk, woraufhin Elisa befahl, das Essen an die Leute zu verteilen. 43. Sein Diener zweifelte jedoch, ob diese geringe Menge für 100 Männer ausreichen würde, doch Elisa vertraute auf das Versprechen Gottes. 44. Schließlich reichte das Brot für alle Anwesenden aus, und es blieb sogar noch etwas übrig, genau wie Gott es angekündigt hatte.